Deutschlandfunk, Information und Musik. Unsere Weihnachtsserie, die mit Mut zum Pathos den Titel Todsünden der Moderne trägt. Wir haben unter anderem Umweltzerstörung, Verschwendung, Rassismus und Hass dazu gezählt. Und darum geht es jetzt, nationalen Egoismus. Was das überhaupt ist, wann es überbordet oder auch ganz normal ist, dass einem nationale Jäckchen näher sind als der internationale Rock, darüber habe ich mit Ulrike Gero gesprochen, die als Gründerin des European Democracy Lab eigentlich gar nicht national, sondern im Gegenteil sehr europäisch aufgestellt wird. Ich habe Sie zunächst gefragt, was ist falsch an nationalem Egoismus? Eigentlich gar nichts. Also ich sage mal so, nationale Interessen ist im Grunde das Synonym für Egoismus auf der persönlichen Ebene. Das heißt im Grunde, ich will nicht teilen, ja. Und wenn man das in einem Familientisch sagt und der eine hat mehr auf dem Teller als der andere, dann würde man sagen, derjenige ist egoistisch, wenn wir von Personen sprechen. Und wenn wir von Nation sprechen, sprechen wir von sogenannten nationalen Interessen. Aber es ist eigentlich nur eine höfliche Umschreibung von Egoismus. Gibt es nicht doch eine Gratwanderung, die das unterscheidet? Nationale Interessen sind in Ordnung. Egoismus heißt ja zugleich, die Interessen der anderen nicht zu berücksichtigen. Und das wäre weniger in Ordnung. Also es gibt natürlich schon Unterscheidungen. Deswegen sprechen wir ja auch von internationaler Kooperation. Also internationale Kooperation, die Zusammenarbeit von Nationen, ist ja im Grunde das internationale Staatensystem, was ganz zentral zum Beispiel auf der Handelspolitik aufbaut. Ja, deswegen machen wir ständig Handelsverträge, weil es bei Handelsverträgen, die ja jetzt auch wieder zur Disposition stehen, wir reden gerade wieder über Handelskrieg natürlich, ja, mit China, USA und so weiter, ist es halt tatsächlich die entscheidende Frage, wer hält sich an die Regeln? Nun gibt es ja Systeme, die tatsächlich nur bestehen können, wenn Nationen zumindest temporär bereit sind, Egoismen zurückzustellen. Eine Welthandelsorganisation ist so ein System oder ein internationaler Strafgerichtshof. Wie schwarz muss man denn sehen für solche Einrichtungen, wenn Egoismen überhand nehmen? Wenn wir das bei den Nationen angucken, wer ist da wie egoistisch, dann ist tatsächlich immer es da gut, wo sozusagen die Verträge so fest sind, dass man sie nicht in Frage stellen kann. Wir hatten das lange Jahre in der WTO, in den Handelsabkommen, wo wir Schiedsgerichtsverfahren haben und so weiter. Wir sehen, dass die internationale Ordnung da gerade bröckelt. Sonst würden wir nicht solche großen Diskussionen führen über das CETA-Abkommen, wo wir ja auch in Europa dagegen gestritten haben. Warum? Wegen der Schiedsgerichte und so weiter und so fort. Also da, wo immer die Demokratie gegen den Handel gestellt wird, da wird es problematisch. Die meisten, um da gerade einzuhaken, die meisten CETA-Empörten würden sich aber jetzt ihrerseits empören, wenn sie als nationale Egoisten bezeichnet würden. Wenn wir verstehen, dass die Nation eine Gruppe von Menschen ist, die sich darauf geeinigt hat, bestimmte soziale Standards zu haben und diese verteidigen möchte. Das ist ja bei CETA zum Beispiel der Fall, wenn es darum geht, ob wir hier die Buchpreisbindung verteidigen, also solche Kulturgüter auch. Jedenfalls haben wir uns auf eine bestimmte soziale Ebene geeinigt und das gilt für alles. Das gilt für Mindestlöhne, die wir nicht unterbieten wollen. Das gilt für Arbeitsstunden, die wir nicht überschreiten wollen. Und wie auch immer, welche Standards wir setzen. Und die Frage, welche Standards sie setzen, reguliert ja sozusagen die soziale Norm der Nation. Wer mit wem handelt, wer welche Güter in das andere Land lässt, entscheidet natürlich in vielerlei Hinsicht darüber, wer welche Jobs verliert oder wer wie sozial sein kann. Das fast Problematische an Herrn Trump ist ja, dass er Handelsverträge mit dem Argument in Frage stellt, um zu sagen, das schadet meinen Amerikanern, weil ich verliere Industriearbeitsplätze. Und das stimmt ja in erster Linie auch. Also daran ist ja zunächst mal nichts Schlechtes. Soll heißen, in vielerlei Hinsicht ist das, was Herr Trump sagt, auch das, was eine progressive europäische Linke auch sagen würde. Dann ist ja Donald Trumps nationaler Egoismus eine durchaus schützenswerte und akzeptable Form des Einstehens für amerikanische Interessen. Ja, es heißt ja, jetzt gibt es einen Handelskrieg und Trump ist irrational und so weiter und so fort. Ich finde, das ist ja nicht. Also das eigentliche Problem ist ja mit diesen sogenannten Populisten und nur deswegen funktioniert der Populismus ja. Wir haben ja jetzt gerade den Brexit erlebt, Boris Johnson und so weiter. Hat natürlich immer genau den Punkt, dass er Dinge verspricht, die man am Ende des Tages nicht halten kann. Also die Tatsache, dass Trump jetzt sich gegen bestimmte Politiken im Bereich des Handels wehrt, heißt ja noch nicht, dass er die Interessen der amerikanischen Arbeiter besser schützt. Die Tatsache, dass Boris Johnson sagt, raus aus der EU, heißt ja noch nicht, das werden wir erst sehen müssen, dass er die Interessen der britischen Arbeiter besser schützt. Ja, das werden wir erst sehen müssen. Ich glaube tatsächlich, und das ist ja sozusagen das, wo man beide vielleicht auch sogar der Lüge bezichtigen kann, das wird ja wahrscheinlich so nicht eintreten. Trotzdem ist es genau die fragile Grenze, dass wir uns zu lange daran gewöhnt haben, dass offene Grenzen, Handelspolitik und so weiter um jeden Preis immer gut ist, aber nicht mehr die Frage mitgestellt haben, wie ist die Distribution der Handelsgewinne? Also ich will nur den Punkt machen, dass wenn wir jetzt diskutieren, was sind nationale Interessen, dann ist ja die Frage, wessen Interessen in der Nation. Sie können sehr gut sagen, dass ganz großer Handel mit China im Interesse der deutschen Exportindustrie ist. Ist es aber auch im Interesse von, keine Ahnung, der Lidl-Verkäuferin, die es nicht mehr gibt, ja, oder den Billiglöhnern oder dem Amazon-Arbeiter. Und insofern können wir, wenn wir die Frage verhandeln, was sind nationale Interessen, können wir das nur machen, wenn wir erstmal drauf gucken, wer ist denn die Nation? Wer sind diese Leute, die sich dafür entscheiden, zu sagen, die soziale Frage ist die Frage, die wir als Nation gemeinsam beantworten. Und dann sind wir aber in anderen Fragestellungen. Wir sind nämlich dann bei der Frage, das eine ist, was verdient diese Nation? Wie schützt sie ihre Interessen? Die andere Frage ist, wie verteilt sie das, was sie gewinnt? Nun gibt es ja bei der Frage, ist ein nationaler Egoismus akzeptabel oder nicht? Da gibt es ja mehr als den Aspekt Handel. Nehmen wir das ganz große Thema, bei dem nationale Egoismen offenkundig fehl am Platz sind, der Klimawandel. Klimaschutz kann ja offenkundig nur funktionieren, wenn Staaten in ihre nationalen Interessen zurückfahren. Polen zum Beispiel müsste entgegen seinem nationalen Interesse an billiger Energie aus Kohlekraft Abstriche machen zum Schutze des Klimas. Also Klimawandel ist doch das Paradebeispiel dafür, dass nationale Interessen mit einem politischen Ziel nicht vereinbar sind. Genau, und da können Sie jetzt noch die Flüchtlingsfrage dazu nehmen. Ja, wohin gehen die Geflüchteten in der Europäischen Union? Ist jedes Schiff, was in Lampedusa anlandet, ein europäisches Problem oder ein italienisches Problem? Diese Fragen liegen alle auf dem Tisch. Und deswegen ist ja das im Grunde genau das Problem der Zeit. Wir werden das Politische schlechthin, wenn wir das Politische verstehen als eine Sicherung im Prinzip von Gleichheit und Freiheit aller Menschen, dann werden wir das mit Nationen nicht erreichen. Das nationale Interesse der einen ist ja immer eine Beschädigung von nationalen Interessen von anderen. Sie können, wenn die Polen sagen, ich will das aber nicht, dann müssen es halt andere machen. Das können sie über alle Bereiche durchdeklinieren. Auch eine Währungspolitik zum Beispiel. Das wird ja den Chinesen auch immer vorgeworfen, dass die Chinesen Währungsabwertungspolitik machen. Was des einen Vorteil ist, ist immer des anderen Schaden. Und deswegen ist halt die Frage, solange wir die Welt verstehen als, was sind es im Moment, 189 oder 192 Nationen, die also vermeintlich ihre nationalen Interessen haben und auch berechtigterweise verteidigen dürfen, dann wird das wäre meine These, nicht mehr lange gut gehen. Wir sehen ja inzwischen Nationen, Inselstaaten, von denen wir wissen, dass die in 10 Jahren überflutet sind. Da ist ja jetzt die Frage, wie wollen die ihre nationalen Klimakrise, wie wollen die ihre nationalen Interessen verteidigen. Das können die wahrscheinlich gar nicht. Sie werden darum bitten müssen, dass deren Bevölkerung woanders hingehen dürfen. Und da bin ich wirklich bei Rousseau. Rousseau hat ja in seinem großartigen Contrat Social, ich zitiere mal aus dem Kopf, aber gesagt, das gesamte Unglück der Menschheit begann damit, dass einer einen Zaun um seinen Garten gezogen hat, wo wir doch wissen, dass die Früchte der Erde allen gehören, die Erde aber niemandem. Es wäre wahrscheinlich abendfüllend, wenn ich Sie jetzt weiter frage, wenn es denn dazu käme, die Nationen zu überwinden, hätten wir nicht neue Zäune um Gärten? Würden sich nicht einfach die Reichen der Welt einen Zaun bauen, die Weißen der Welt einen Zaun bauen oder die Christen zur Abgrenzung gegenüber den Muslimen der Welt einen Zaun bauen? Es geht gar nicht um die Differenzierung von Nationen im Sinne von Stamm oder Volk und so weiter. Es wird immer irgendwie Schotten oder Bayern oder was auch immer geben. Aber der Nationalstaat ist sozusagen die Institutionalisierung von Solidarität und es können ja auch mehrere Nationen in einen Nationalstaat gehen. Also wir sind ja auch als Deutsche, Hessen, Sachsen, Bayern, die wir irgendwann mal im deutschen Nationalstaat geendet sind, genauso wie wir heute Korsen und Bretonen im französischen Nationalstaat haben. Und deswegen ist die Nation immer, ich wiederhole es, diejenigen, die sich darauf einigen, solidarisch zu sein. Was Sie gerade gesagt haben, ist der wichtigste Punkt und den habe ich versucht, mit meinem Rousseau-Zitat zu beantworten. Natürlich werden andere Zäune gebaut, aber das sind dann eben nicht mehr Zäune um nationale Interessen. Meine These ist ja gerade, die Nationen werden gerade zutiefst gesprengt. Warum? Weil die heutigen Nationen die Solidaritätsfrage nicht nicht mehr beantworten können. Das gilt auch für die Populisten. Es geht nicht um Trump oder um Boris Johnson. Es geht um die City of London gegen den Rest von England. Es geht um die amerikanische Geldelite gegen die amerikanischen Regionen zwischen den beiden Küsten. Coastal America versus Randamerika. Ja, also zwischen New York und Los Angeles und was dazwischen liegt. Und das beantworten sie ja nicht mehr mit amerikanischem Interesse. Und insofern ist das Szenario von morgen ja nicht mehr die Staaten-zu-Staaten-Beziehung, wo sich Staaten sozusagen solidarisch einander abgrenzen oder ihren Handel regeln und so weiter, sondern in der Tat ist das dystopische Szenario, dass wir Menschengruppen haben werden, die sich voneinander abschotten, und die haben wir schon längst. Wir haben auch in Deutschland schon längst gated communities, wo sie nicht mehr reinkommen. Wenn sie durch Afrika fahren, haben wir das schon längst, dass sie auf der einen Seite vom Zaun Leute haben, die ihre SUVs mit Trinkwasser waschen, und auf der anderen Seite haben die Leute kein Wasser zum Trinken. Das heißt, eine Refeudalisierung ist ja schon längst im Gange, und ich würde in der Tat Ihnen zustimmen, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass die sogenannte globale Moderne, wie wir das gerade nennen, dass die sich abgrenzen wird, aber interreligiös, ja, die Muslime von den Juden, von den Christen oder eben die Armen von den Reichen, und dass wir einen Trend zur Refeudalisierung haben, das kann man nach herrschender Datenlage überhaupt nicht mehr bestreiten. Das heißt aber, wir werden die nationalen Interessen und damit auch die Solidaritätsgrenzen, die werden wir ersetzen oder ersetzen sie schon zunehmend durch Grenzen zwischen gesellschaftlichen Gruppen, und das ist oben und unten, und zwar unabhängig davon, welcher Nationalität sie angehören. Mhm. Ein Banker aus Frankfurt hat ja heute schon mehr gemein mit einem Banker aus Mailand oder einem Banker aus Tokio, als dass er sich dafür interessieren würde, wie es irgendeinem Bauern in Mecklenburg-Vorpommern geht. Und wenn ich dann doch nicht dystopisch enden will, hätten Sie auch eine utopisch-idealistische Version anzubieten? Noch nicht, aber ich sitze wirklich gerade an meinem nächsten Buch. Das heißt, was kommt nach der Demokratie? Und ich versuche mich gerade mit der Frage herumzuschlagen, ob wir überhaupt noch davon ausgehen können, dass wir die Verschiebung der nationalen Solidarität und die Verschiebung der nationalen Grenzen, ob wir das unter demokratischen Bedingungen werden verhandeln können. Ja, und ich habe gerade ein Zitat von Simone Weil, einer französischen Philosophin von 1920, gefunden. Da sagt er, die Demokratie ist gut, wenn sie dem Schutze des Gemeinwohl dient. Wenn sie das nicht mehr tut, dann ist sie nicht mehr gut. Worüber wir wieder nachdenken müssen, ist nicht die Nation und nicht nationale Interessen und auch nicht Staat und so weiter, sondern die Republik. Das, was die Republik uns geschenkt hat, nämlich dass jedes individuelle Begehren immer gedeckelt ist durch das Gemeinwohl. Und dass der Freiheitsbegriff natürlich nicht heißen kann, jeder kann hier alles machen auf der Welt, was er will, ja, sondern Freiheit von und Freiheit zu. Die Freiheit ist dazu da, damit wir das Gemeinwohl sichern. Und das Gemeinwohl von übermorgen kann nur das globale Gemeinwohl sein. Das ist meine Perspektive. Im Grunde bin ich da bei Immanuel Kant, 1792, ja, zum ewigen Frieden und der globalen Bürgerrepublik. Ich glaube, da muss das Denken hingehen. Und dann heißt es aber, mit Nationalstaaten kommen wir da jedenfalls nicht hin.